A18. Hören Sie die Rückfragen und sprechen Sie nach. Reservieren? Peter? Peter Seele? Im Juni? Um 10? Aus Wien? 7 Brötchen? Mit Zitrone? Frühstück ab 10 Uhr.